نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء، يقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. إذن بارك الله فيكم، إذا لبس ثوبا جديدا سماه باسمه، يعني اللهم لك الحمد، أنت كسوتني مثلا هذه العمامة أو هذا القميص أو هذا الرداء، أسألك خير هذا الرداء وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وهذا هو الدعاء الذي يدعوه لنفسه الذي يلبس ثوبا شديدا جديدا عفوا، يعني أنت كسوتني هذا، أي هذه نعمة من عند الله. وهذا فيه بارك الله فيكم أنه يبوء بنعمتي الله سبحانه وتعالى عليه، يعني بالذي أنعمه الله، يعترف بنعمة الله ويشكر نعمة الله سبحانه وتعالى. فربما يكون هذا الثوب خير للإنسان فيقول اللهم إني أسألك من خيره، وربما يكون شر لهذا الإنسان فالإنسان ما يعلم، فيقول اللهم إني أعوذ بك من شره، لأنه الإنسان قد يلبس شيئا يتكبر على الناس به، وهذا من الشر. فذلك بارك الله فيكم يفعل ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما الباب الذي بعده وهو باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس، فمر معنا بارك الله فيكم استحباب النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم، حديث عائشة رضي الله عليها في ترجله صلى الله عليه وسلم، يعني في تمشيط شعره، وكان في لبس النعل صلى الله عليه وسلم، وكان يأكل باليمين ويحب التيمم في أموره كلها صلى الله عليه وسلم، إلا الأمور التي ثبت أنه بدأ بها بالشمال، مثل مثلا إذا خلع الحذاء، إذا خلع النعال كان يخلع باليسار، أو الجورب كان يخلع باليسار، فآخر الذي لبسه يكون أول الذي يخلعه، الدخول الخروج من المسجد، الخروج من الخلاء، فكان يفعل ذلك باليسار. فإذا على حسب، ولكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في كل أموره صلوات ربي وسلامه عليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث 817 باي ميا 813 باي اوش زوا كابيتل 125 باي ميا باي اوش كابيتل 48. وزوا بارك الله فيكم، was man beim Anziehen neuer Kleidung sagt oder wenn man Schuhe, neue Schuhe oder etwas, was so wie die, das wird allgemein, was man sich anzieht. Und zwar Abu Sa'id al-Khudri berichtete, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam pflegte, wenn er etwas Neues tragen wollte, es bei seinem Namen zu nennen, Turban, Hemd oder Gewand etc. und zu sagen: O Allah, dir sei Lob, dass du mir dies zu tragen gegeben hast. Ich bitte dich um Gutes drin und um das Gute, woraus es gemacht ist. Und ich nehme Zuflucht bei dir vor dem Schlechten darin und dem Schlechten, woraus es gemacht ist. Das ist bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Bei Abu Dawud und At-Tirmidhi. Barakallahu fikum, das geht darum, du zum Beispiel, du kaufst dir ein Turban oder du kaufst dir ein Hemd. Du kaufst dir zum Beispiel ein Hemd, ein Turban, ein Gewand überhaupt. Ja. Der Prophet, was machst du? Du dankst Allah subhanahu wa ta'ala für diese Gabe. Und der Prophet sozusagen pflegte das zu machen. Der nennt das zum Beispiel, der sagt, oh Allah, ich habe diesen Turban, du hast mir diesen Turban gegeben. Oh Allah, ich bitte dich um das Gute, was in diesem Turban ist. Und wenn ich das benutze, dass ich das gut benutze, und ich suche Zuflucht bei dir von dem Schlechten. Was ist das Gute, was ist das Schlechte? Das Gute ist, dass du erstmal Allah subhanahu wa ta'ala dankst, dass du Allah lobpreist und dass du weißt, dass du das von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen hast und dass du dies benutzt, um etwas Gutes zu machen. Das Schlechte dabei ist, es kann sein, jemand kauft sich zum Beispiel ein neues Hemd, da ist man arrogant und da sieht man, ja, schaut mal, mein Hemd ist so teuer und ihr habt. Und deshalb, es könnte, oder dass man dadurch etwas Schlechtes macht. Zum Beispiel, es gibt Leute, die nur neue Bekleidung kaufen, damit sie zum Beispiel, wal'iyadu billah, sich wie Frauen machen oder Frauen wie Männer. Oder zum Beispiel manche, die wollen damit etwas erreichen bei dem anderen Geschlecht. Durch Bekleidung und so weiter. Oder durch die Leute. Und so, barakallahu fikum, man sollte Allah danken und dieses Gebet sagen, O Allah, lakal hamd, das wird die Lobpreis, gebührt Allah subhanahu wa ta'ala. Du hast mir das gegeben, ich frage dich von dem Guten und dem Guten, woraus das hergestellt ist, und ich suche Zuflucht bei dir vor dem Bösen, was in diesem Kleid ist. Und das ist sehr wichtig, sozusagen zu sagen, damit man geschützt wird vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das 26, barakallahu fikum, und zwar verlangen beim Anziehen mit der rechten Seite zu beginnen. Das haben wir schon gehabt, brauchen wir nicht zu erwähnen nochmal. Und zwar, von 126 bei mir. Das ist die 800. Der Hadith hat er nicht erwähnt. Da haben wir das schon gehabt. Istihbab mit Tayammum. Ja. Bei mir 126, bei euch Kapitel 9. Barakallahu fikum, das kennen wir doch. Als der Prophet sich angezogen hat, der hat mit der rechten Seite angefangen, aber mit Ausziehen mit der linken. Und Schuhe anziehen rechts oder Socken ausziehen links. Und der Prophet hat immer gemacht, dass er mit der rechten Seite anfängt, außer wenn wir einen Beweis haben, dass er mit links angefangen hat, wie zum Beispiel hier ausziehen, Schuhe ausziehen, die Moschee zu verlassen. Da hat er mit links gemacht, nicht mit rechts. Deshalb haben wir hier spezifische Beweise und da sollte man das so nehmen. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.